أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Heute wollen wir weitermachen mit den spezifischen Eigenschaften von Ehlus Sunna. Eigentlich ist diese Eigenschaft, die wir heute besprechen, eine Eigenschaft von der ganzen Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber ganz spezifisch eine Eigenschaft von Ehlus Sunna. Dazu habe ich einige Ayah und einige Hadith ausgewählt, die zu dem Thema passen. Und zwar geht es darum, dass das Emri bil Maruf wa Nahi al Munkar, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, was eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, dass es eigentlich eine Eigenschaft von jedem Muslim, von jedem Mu'min sein muss, von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber ganz spezifisch von Ehlus Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر. Und es soll unter euch eine Gemeinschaft entstehen, die zum Rechten aufruft und das Rechte gebietet und das Unrecht verwehrt. Sie sind es, die erfolgreich sein werden. Und weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Kuntum khayra ummatin akhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verwehrt Unrecht und glaubt an Allah. Die Punkte, die ich jetzt kurz erwähnen werde, sind von einem Vortrag, ein Ausschnitt von einem Vortrag von Sheikh Salih Fawzan, Hafizahullah. Und er hat gesagt, dass das Gute gebieten und das Schlechte verbieten eine sehr hohe Stellung im Islam hat. Bis zu dem Ausmaß, dass einige Gelehrte sogar das Emri bil Maruf wal Nahi al Munkar als eine sechste Säule des Islam benannt haben. Und der Beweis dafür ist, dass es eine, ihr kennt bestimmt alle den Hadith, wo Jibril a.s. zu dem Propheten Muhammad a.s. gekommen ist und hat ihn gefragt nach Iman, Islam und Ihsan. Und dann wo der Prophet Muhammad a.s. Zum Ende kam des Hadiths und gesagt hat, woraus Islam besteht, hat er zum Schluss gesagt, und dass ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Und das ist der Beweis, dass einige Gelehrte gesagt haben, dass das Gute gebieten und das Schlechte verbieten eine sechste Säule im Islam darstellt. Und die Sahaba, die haben den Treueschwur gegeben, damals im Bay'ah. Darunter war auch, dass sie das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und das ist so, dass auch wenn sie Muslime sind, weil wir machen das ja sowohl, also in erster Linie bei den Muslimen, und sogar auch Gläubige sind, so kann es sein, dass sie in Fehler verfallen. Und die Menschen sind schwach, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen schwach erschaffen. Und werden hin und wieder durch ihre Neigungen, durch ihre Hauer dazu verleitet, dass sie Sachen tun, die schlecht sind. Und verfallen so in Schlechte. Denn der Ruf zum Schlechten ist immer ein starker Ruf, und dem ist es schwer zu widerstehen. Allah testet denjenigen, die schwach im Iman sind. Und deshalb ist es wichtig, dass man das Schlechte verbietet, um die Menschen vor dem Schlechten zu schützen. Darum darf man diese Sache von das Gute gebieten und das Schlechte verbieten nicht unterschätzen oder dass es keine große Rolle im Islam spielt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es wurde überliefert, dass an Nu'man ibn Bashir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis dessen, der Allahs Grenzen beachtet und dessen, der diese überschreitet, ist wie Reisende auf einem Schiff, die per Los darüber entscheiden, wer auf das Oberdeck soll und wer Unterdeck. Jene Unterdeck mussten über das Oberdeck, um Wasser zu holen, was den Reisenden vom Oberdeck Unannehmlichkeiten bereitete. So schlugen sie den Leuten vom Oberdeck vor, ihnen zu erlauben, ein Loch in den Schiffsboden zu bohren und so Wasser zu schöpfen, ohne ihnen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Wenn die Bewohner des Oberdecks die anderen ihren Plan durchführen ließen, würden sie alle gemeinsam umkommen, aber wenn sie davon abhielten, würden sie sich selbst retten und alle anderen dazu. Das ist ein Beispiel von Sheikh Saleh Fawzan, wie er erklärt, dass das gute Gebeten, das schlechte Gebeten einen Nutzen für uns alle darstellt. Sowohl für den, der in Fehler verfallen ist und Schlechtes tut, damit er von diesem Schlechten wegkommt, als auch für diejenigen, die diese schlechten Taten zwar nicht gemacht haben, aber die haben auch einen Nutzen davon. Und der Nutzen kommt jetzt. Wenn die Leute am Oberdeck, die vom Unterdeck hätten einfach walten lassen, wie sie wollten, dann wären alle gesunken. Aber wenn sie es den vom Unterdeck untersagt hätten, dann wären alle gerettet. Und jetzt gibt dieser Hadith, da zieht der Sheikh einen großen Nutzen raus und wir haben daraus noch einen größeren Nutzen, weil wir ohne die Worte des Gelehrten überhaupt nicht zu dieser Schlussfolgerung gekommen wären. Allahu alam. Das Schiff ist die Scharia. Denn es gibt keinen Erfolg außer durch die Scharia, und derjenige, der im Unterdeck das Loch bohrt, so ist es derjenige, der Sünden begeht. Und einer, der der Gesetzgebung entgegenwirkt. Und diejenigen, die sie davon abhalten vom Oberdeck, sind die Ahlul Ilm und die Leute des Verstandes, die Leute des Iman. Wenn davon abgelassen wird, von das Gute gebieten oder das Schlechte verbieten, dann wird die Scharia untergehen und so wird jeder untergehen. Und wenn die Führer das Gute gebieten und das Schlechte verbieten und wenn die Gelehrten die Übeltäter zurückhalten, bevor sie in Fehler verfallen oder auch nachdem sie in Fehler verfallen sind, so sind alle gerettet von der Zerstörung und Bestrafung. Dazu gibt es auch noch einen sehr schönen Hadith. Ja. Und zwar, Hudhayfa berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, in dessen Händen mein Leben ist, entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Üble, oder Allah wird gewiss über euch Strafe senden und dann werdet ihr beten, aber eure Bitten werden nicht erhört werden. Das ist auch ein Beweis dafür, dass wenn wir aufhören mit dem Emri bil Maruf, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, wenn wir damit aufhören, das ist ein Grund, dass unsere Dua nicht mehr akzeptiert werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich habe gewiss den Gesandten Allahs sagen hören, wenn die Leute jemanden Unrecht handeln sehen und ihn nicht davon zurückhalten, ist es nur gerecht, wenn Allah sie alle straft. Das heißt, sowohl denjenigen, die diese Übeltaten gemacht haben, als auch diejenigen, die es nicht untersagt haben, die sich nicht dazu bewegt haben, diese Schandtaten entgegenzuwirken. Allah bestraft auch diejenigen. Das vergessen die meisten. Da komme ich aber auch noch gleich zu. Und wenn die Führer das Gute gebieten und das Schlechte verbieten und wenn die Gelehrten die Übeltäter zurückhalten, bevor sie in Fehler verfallen oder auch nachdem sie in Fehler verfallen sind, so sind alle gerettet von der Zerstörung und Bestrafung. Wenn sie jedoch sich nicht darum kümmern, dann wird die Scharia durch die Sünden zerstört und so wird jeder untergehen. Dies ist ein großartiges, prophetisches Beispiel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam für diejenigen, die verantwortlich sind für bestimmte Angelegenheiten. Der Herrscher ist verantwortlich für das Volk. Der Ehemann ist verantwortlich für seine Familie. Die Ehefrau ist verantwortlich für die Kinder. Denn Allah sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusukum wa ahlikum naran. Das bedeutet, O ihr Gläubigen, O ihr, die ihr Iman habt, qu anfusukum, rette dich, wa ahlikum, und deine Familienangehörigen, Naran, vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Das deutet darauf hin, dass man erst sich selber retten muss. Und wie kann man sich selber retten? Indem man sich Wissen aneignet über das, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, und darüber, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und wenn ich das gelernt habe, muss ich andere dazu aufrufen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber wie gesagt, erst fangen wir mit uns selber an, weil wir können uns nicht selber vergessen und sagen, mach bitte diese Heil-Sache und ich selber mache diese gute Sache nicht und ich sage, lass diese Scher-Sache, lass diese schlechte Sache und ich selber mache es. Denn wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Miraj gemacht hat, die Himmelsreise, da hat er auch einen gesehen, der anderen Gutes befohlen hat, aber sich selber nicht daran gehalten hat und der anderen von schlechte Sachen gesagt hat, mach das nicht, und er hat es selber gemacht. Die Strafe war, dass sie ihr Gedärme in der Hand gehalten haben. Ja, dass sie ihre Gedärme in den Hand gehalten haben. Es gibt ja auch eine Reihe, Saf, Surah 2, ja. Wo Allah sagt, ihr Gläubigen, wieso sagt ihr etwas, was ihr selber nicht tut? Ja. Ja. Und wie sehr Allah es hasst. Ja. Genau. Und der Prophet hat gesagt, was sind sie, was haben die gemacht? Und Jabir hat gesagt, das sind diejenigen, die Gutes gebeten haben, aber selber nicht gemacht haben. Ja. Dass wir uns stark darum kümmern, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Was die Beweise angeht vom Koran, dass wir dazu befohlen worden sind, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, weil ich das in meinem letzten Vortrag angesprochen habe, dass es auch ein Zeichen von Ahlus Sunnah ist, dass man immer mit Beweisen spricht aus dem Koran und der Sunnah, mit dem Verständnis des Salafus Salih. Und wer es nicht gehört hat, der kann sich das später inshallah anhören und feststellen, dass wir nicht ohne Beweise sprechen, weil einige angefangen haben, über uns weiter Verleumdungen und Lügen zu erzählen, was wir oder fortgesetzt haben, ohne dafür Beweise zu haben. Das ist wirklich also traurig. Und normalerweise sollte derjenige dann hier mit diesen Verleumdungen eigentlich hier hinkommen und sich davon überzeugen oder ja, sich davon überzeugen, ob wir wirklich das sind, was sie uns vorwerfen oder ob wir eventuell doch was anderes sind. Die erste Eier ist, den ich am Anfang schon gesagt habe, und zwar, und es soll unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Guten aufruft und das Rechte gebietet und das Unrecht verwehrt. Sie sind es, die erfolgreich sein werden. Diese Eier hat eine Befehlsform in sich. Weltekun, Weltekun. Und dieses Lan am Anfang von Weltekun ist eine Befehlsform von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn das Lan in Weltekun ist ein Befehl und deswegen wurde es uns befohlen, dass eine Gemeinschaft hervorkommt aus der Umma, die das Gute gebieten. Und es soll unter euch, also unter der Muhammad, unter der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine Gruppe entstehen. Also eine Extragruppe. Was den Teil angeht, und es soll unter euch eine Gemeinschaft entstehen, dann bedeutet das Wort Umma hier Jama'a. Das ist die Bedeutung davon. Eine Gruppe von Leuten, die das Gute befehlen und sie verbieten das Schlechte. Es gibt eine Gruppe, die diesen Eier benutzen, um zu sagen, diese Gruppe, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, damit sind wir gemeint. Welche Gruppe ist das? Nee. Hizb ut-Tahrir. Ja, die sagen, das ist der Eier, genau der, darauf beziehen wir uns und das sind wir. Weil wir zum, was meinen sie mit Khair? Das Einzige, was sie mit Khair meinen, ist Khilafa. Khilafa, aber nicht nach dem Vorbild des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stehen clean shave mit Krawatte vor der Uni mit einer Zigarette im Maul, die Lederhose in der Hand und verteilen Flyer über Khilafa. Sheikh Salih Fawzan sagte hier, dass wenn eine Gruppe von Ahlul Ilm das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, dann haben sie den Fard Kifaya unternommen. Fard Kifaya ist ein Fard, dass wenn eine Gruppe von Muslimen diese Fahrt unternehmen, dann sind alle anderen davon befreit. Aber wenn keiner diesen Fahrt macht, dann müssen das alle machen. Dann wird das zu Fahrt ein. Und wenn es alle unterlassen, dann ist jeder sündhaft und jeder ist zerstört. Was das Fahrt Gefahr angeht, das bedeutet, dass der Eier aufzeigt, lasst unter euch, Minkum, lasst von euch eine Gruppe entstehen. Das bedeutet nicht jeder, sondern eine Gruppe, die das Gute gebietet. Und wenn diese Gruppe in der Umma nicht vorhanden ist, die das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, und es findet sich keine Gruppe von den Muslimen darin, dann ist jeder sündhaft. Und wenn alle es unterlassen, dann ist auch jeder zerstört. Aber solange es eine Gruppe gibt, die das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, dann ist diese Sünde von der Umma entfernt. Was die Aussage angeht, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, dass sie zum Guten, zum Rechten aufrufen. Das bedeutet, dass sie zum Islam aufrufen. Und sie rufen zu Scharia auf. Und sie rufen zum Iman auf. Und hier darf man eins nicht vergessen. Wenn man das Wort Scharia hört, dann denkt man immer sofort nur an die Bestrafungen im Islam. Aber Scharia beinhaltet ja alles. Beinhaltet ja auch, dass wir zum Beispiel das Gebet verrichten, wie wir das Gebet verrichten, wie wir das Wudu verrichten und auch die Ehe führen und so weiter. Das ist alles die Scharia. Scharia heißt ja nichts anderes als Weg auch. Als Weg, also Weg unter anderem auch. Und er sagt, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, und das Rechte gebietet und das Unrecht verwehrt. Das ist der Ruf zu Allah. Das ist die Dawa ila Allah. Die Bedeutung von Maruf hier, das Gute, ist alles, was Allah befohlen hat von den Angelegenheiten der Gehorsamkeit. Maruf, hört bitte auf. Was die Bedeutung von dem Wort Munkar angeht, so ist es alles, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und der Sheikh Salih Fawzan, Hafizullah, sagt weiter, dass das Größte vom guten Gebieten ist, dass man die Leute zum Tauhid einlädt, dass man die Leute zum Tauhid ruft. Das ist das größte Gut, wozu man die Leute aufruft. Weil erst dann, wenn man den Tauhid verstanden und verinnerlicht hat, werden auch die Taten angenommen. Ohne Tauhid werden die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala nicht angenommen. Und der größte Munkar, das größte, was man an Verbrechen machen kann, ist Schirk. Ist, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala Götter zur Seite stellt, indem man ein Dua macht zu anderen außer Allah, außer zu Allah subhanahu wa ta'ala, oder schlachtet außer für Allah, neben Allah, außer für Allah subhanahu wa ta'ala, oder Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala Geschöpfen beimisst. Und was die Aussage Allahs angeht, Ulaike, Allah sagt, sie sind diejenigen. Was dies angeht, so bedeutet es, diejenigen, die zu Allah rufen, diejenigen, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, und dann sagt Allah, humul muflihun. Sie sind die Erfolgreichen, die das machen. Das sind die Erfolgreichen. Das bedeutet, dass diejenigen, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, wenn sie sehen und sie darüber Wissen haben und es erkennen, dann sind es diejenigen, die erfolgreich sind. Und hier ist ganz, ganz wichtig, es kommt zum Schluss nochmal, aber es ist besser, wenn man das noch mehrmals betont. Und zwar muss man ja, um das Munkar, um den Munkar zu verbieten, muss man ja erstmal wissen, was ist denn Munkar? Was ist denn das Schlechte? Und um das Maruf, das Gute zu empfehlen, muss man ja erstmal Wissen darüber haben, was ist denn das Gute, was ist denn der Maruf? Ansonsten macht man einen größeren Schaden als Nutzen. Wenn ich dir zum Beispiel sage, Achi, lass deinen Bart nicht so wachsen. Rasier dich, Sauberkeit ist von Iman. Dann habe ich was Gutes beabsichtigt, aber ich habe einen Schad gemacht. Sie sind die Erfolgreichen. Das bedeutet, dass diejenigen, die nicht das Gute gebieten und sie dazu in der Lage waren, und diejenigen, die nicht das Schlechte verbieten und sie dazu in der Lage waren, dann sind es diejenigen, die nicht erfolgreich sein werden. Das heißt, man muss schon eine bestimmte Macht haben. Aber es gibt einen schönen Hadith darüber noch. Und zwar muss ich jetzt aus dem Kopf machen. Habe ich jetzt nicht hier. Und zwar derjenige, der von euch ein Übel sieht, der soll es mit seiner Hand ändern. Und wenn er das nicht mit seiner Hand ändern kann, dann soll er es mit seiner Zunge ändern. Und wenn er es mit seiner Zunge nicht ändern kann, dann soll er es mit seinem Herzen verabscheuen. Und das ist die kleinste Stufe von Iman, nachdem es kein Iman mehr gibt. Und dieses mit der Hand ändern, um mal ein Beispiel zu geben, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen seht, der sich eine Flasche Bier am Hals hält und anfangen will zu trinken. Und es ist nicht alkoholfrei. Und du gehst dahin und schlägst ihm das Bier aus der Hand. Ich hab den Munkar verboten mit meiner Hand. Aber was wird daraus entstehen? Wird derjenige dann sagen, oh, Jazakallah khair, hast du gut gemacht. Er wird das nicht machen. Er wird ausflippen, wird dir eine reinboxen und wird sich danach nochmal eine Flasche kaufen, wird weiter trinken. Das heißt, wir müssen auch abwägen, wenn wir den Munkar verbieten, dann müssen wir auch abwägen, Wie mache ich das? Nämlich mit Wissen, erstens, und mit Weisheit, mit Hikma, damit wir das Ergebnis auch daraus bekommen, nämlich, dass derjenige von diesem Munkar aufhört, dass er dieses Munkar nicht mehr weitermacht, dass er das Schlechte nicht mehr weitermacht. Das ist ja unser Ziel, was wir machen wollen. Das heißt, wir gehen hin und sagen ihm, Achi, weißt du, vielleicht weißt du das nicht, aber im Islam ist Alkohol, gibt es ja vielleicht immer noch welche. Ne? Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe gehört, damals in Bosnien, die haben sogar Schnaps und dann haben die Bismillah und dann haben die getrunken. Das kann sein in Bosnien. Ja, ne? Also es gibt bestimmt noch Unwissen, die das nicht kennen. Ne? Ja, ne? Und dieses mit der Hand, die Gelehrten sagen auch, dass im Allgemeinen mit der Hand, das sind nur diejenigen, die Befehlsgewalt innehaben. Und die Befehlsgewalt innehaben, das sind die Umara und die Ulama. Das sind die Herrscher und die Gelehrten. Obwohl die Herrscher sind diejenigen, die Befehlsgewalt ausführen mit der Hand. Und die Ulama sind diejenigen, die Befehlsgewalt ausführen mit der Zunge. Die das dann sagen. Ja. Dann erwähnt der Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizullah, den Ayah, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Das bedeutet, und ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgebracht ist. Das ist so, weil die Leute einen Nutzen von ihnen haben dadurch. Und du rufst zu allem, was gut ist, und du befiehlst das, was gut ist, und du verbietest all das, was schlecht ist. Und du holst die Leute heraus aus der Dunkelheit und bringst sie zum Licht. Weil ich habe ja gerade am Anfang gesagt, sowohl derjenige, der das ausführt, dass man also andere Leute davon abhält, Schlechtes zu tun, als auch derjenige, zu dem man das macht, beide haben einen Nutzen davon. Nämlich, dass die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr auf uns lastet, weil wir diesen Befehl ausgeführt haben. Was die Aussage angeht, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ihr gebietet das Rechte und verwehrt Unrecht, das Schlechte. Dies ist eine Eigenschaft von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dies ist eine fortwährende Eigenschaft von der Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, womit die Religion geschützt bleibt. Weil wenn keiner das mehr machen würde und jeder würde machen, was er wollte, wie soll denn dann der Dien geschützt sein? Natürlich schützt Allah subhanahu wa ta'ala, aber Allah subhanahu wa ta'ala benutzt auch Werkzeuge, um das umzusetzen. Und das sind dann die Nas, das sind dann die Menschen. Dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Und ihr glaubt, macht Iman an Allah. Der Sheikh sagt, dass das gute Gebieten und das schlechte Gebieten von dem Iman an Allah kommt. Das ist auch eine sehr wichtige Sache. Warum sollten wir denn das gute Gebieten und das schlechte verbieten? Wir haben doch im direkten Verhältnis erstmal keinen Vorteil davon. Aber weil wir an Allah glauben und weil wir diesen Befehl ausführen wollen, machen wir das. Weil Allah sagt, dass ihr die beste Gemeinschaft seid, die aus der Menschheit hervorgebracht wurde. Weil, warum? Nicht einfach nur, weil wir schwarze Haare haben und braune Augen und gewisse andere körperliche Eigenschaften, sondern weil wir das Gute gebieten und weil wir das Schlechte verbieten. Deswegen sind wir die beste Gemeinschaft. Wer also das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, das zeigt dein Iman. Das ist ein Zeichen davon, dass du Iman hast. Wie kannst du in einer Gesellschaft sitzen, wo die Leute die Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala mit den Füßen treten und machen und tun, was sie wollen, und du sitzt da und sagst, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, ich bin, mein Herz ist ruhig, ich kann damit leben. Der Ezan wird gemacht, du stehst auf, machst Wudu und dein Bruder oder dein Cousin oder dein Onkel oder wer auch immer sitzt da und bleibt sitzen und macht nicht das Gebet. Also wenn du da noch ein ruhiges Herz hast, dann musst du wirklich an deinen Iman zweifeln. Weil der Hadith, der besagt, wer das noch nicht mal mit seinem Herzen verabscheut, danach gibt es kein Fünkchen Iman mehr. Wer das noch nicht mal mit seinem Herzen verabscheut, wenn die Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala überschritten werden. Alaikum salam. Wenn die Umma davon ablässt, das Gute zu gebieten und das Schlechte nicht verbietet, dann wird dieses Gute weggehen. Dies ist so, weil die großartige Stellung, die dieser Umma gegeben wurde, deswegen, weil ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. weil ihr das Gute gebietet und weil ihr das Schlechte verbietet. So ist die großartige Stellung worauf begründet? Worauf ist diese, dass wir die beste Gemeinschaft sind? Worauf ist das denn begründet? Das ist darauf begründet, weil wir das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Wenn dies also nicht mehr gemacht wird, dann wird diese Umma auch diese Stellung verlieren. Und wenn wir jetzt in die Umma uns umschauen, haben wir immer noch diese Stellung, dass wir die beste Gemeinschaft sind oder eher nicht? Ich denke eher nicht, ne? Dass wir eher nicht diese Stellung haben, dass wir die beste Gemeinschaft sind, die aus dieser Menschheit hervorgekommen ist. Wenn du in den meisten muslimischen Ländern guckst, dann haben wir nicht mehr diese Stellung. Diese Stellung haben wir nicht mehr. Dort wird weder von den Führern noch von den Muslimen selber, vom Volk, im Volk, wird gar kein Emre min Maruf oder den Haul al Munkar gemacht. Wird nicht mehr gemacht. Du bist auf dem Weg zur Moschee, es wird noch nicht mal gesagt zu den Leuten, wenn man am Café vorbeikommt. Garde, steh doch auf, komm doch mit zum Masjid. Du wirst verurteilt, wenn du gehst zur Moschee. Ja. Wo wir letztes Mal hier zum Masjid gegangen sind, kam auch ein Jugendlicher, hat uns Salam gegeben und wollte an der Moschee vorbeigehen. Hat gesagt, Gardesch, komm doch mit, komm, lass uns Namas machen. Ist jetzt Ikin in Namas. Ist mitgekommen. Ist das schwer? Ist dieses Wort schwer? Zu sagen, komm, lad doch die Leute ein. Aber natürlich auf einer guten Art und Weise. Ich lade dich ein. Zu einer guten Sache. So ist diese großartige Stellung worauf begründet? Die ist darauf begründet, dass wir das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und diese Leute, was machen die zuerst? Weil wir haben ja gesagt, die größte Munkar ist ja Schirk. Das beste Gut ist Tauhid. Das heißt, was machen sie? Sie reinigen die Akida von einem falschen Verständnis. Sie reinigen die Akida davon, zum Beispiel, wenn einer kommt und sagt, Allah ist überall. Du reinigst die Leute davon. Du gibst ihnen Beweise. Ach, Allah ist nicht überall. Und dann gibst du ihnen die Beweise von Koran und von Sunna. Nein, Allah hat keine Hände. Und Allah hat keine Augen. Doch. Und dann geben wir ihnen die Beweise. Das kann man auch machen, indem man zum Beispiel den Leuten ein Buch gibt oder eine CD gibt oder ein MP3 schickt oder einen Flyer gibt, wo über dieses Thema gesprochen wird. Sie reinigen die Akida von dem falschen Verständnis. Sie reinigen die Akida von den falschen Einstellungen und das ist ihr erstes Ziel. Weil ohne, dass die Leute die richtige Akida haben, du kannst einer Person, die weder betet, noch fastet, noch zu Allah SWT Dua macht, sondern zu einem Türbe, zu einem Grab geht und dort Dua macht, du kannst auch zu dem nicht sagen, Achi, lass dir mal den Bart wachsen. Was hat er denn davon? Was hat derjenige davon, wenn er sich im Bart wachsen lässt und nicht betet, nicht fastet und sogar noch beziehungsweise andersrum, und Schirk macht? Hat er doch gar nichts von. Das heißt, wir fangen erstmal mit der Akida an. Er hat einen Bart, aber er hat keine Belohnung davon. Ja. Denn das größte Gut, wozu man rufen kann, ist der Tauhid. Und das größte Übel, was man verbietet, ist Schirk und Kufr. Und dazu fällt mir eine sehr schöne Geschichte ein, und zwar von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Der hat sein Buch Kitabu Tawhid durchgenommen und dann waren die auf der letzten Seite, haben das Buch zugemacht und dann hat er das Buch umgedreht und hat wieder von Seite 1 angefangen. Und die Schüler haben gesagt, ja Sheikh, wir haben doch das Buch jetzt gerade beendet, warum fangen wir nicht ein neues Thema an? Und dann hat er gesagt, okay, wir können dann gleich weitermachen, ich will euch nur mal etwas erzählen. Habt ihr gehört, in dem Dorf so und so, da hat eine Frau Zina gemacht. Und die sind ausgeflippt. Und dann hat er gesagt, Auzubillah, das kann doch nicht wahr sein, so eine Schandtat. Was ist das für eine Frau? Und dann hat er gesagt, und in dem anderen Dorf, da hat einer für etwas anderes geschlachtet, außer Allah SWT. Und dann haben alle nur so, Subhanallah, Subhanallah. Und die haben sich gar nicht so aufgeregt. Und er hat gesagt, habt ihr den Unterschied gemerkt? Ihr habt bei einer Sünde wie Zina, was eine große Sünde darstellt, ohne Zweifel, seid ihr in ungefährer Bedeutung, seid ihr ausgeflippt. Und ihr konntet das gar nicht ertragen. Aber dann habe ich euch gesagt, einer hat für einen anderen außer für Allah SWT geschlachtet und ihr seid mehr oder weniger, ihr habt euch zwar schon darüber beklagt, aber ihr seid nicht so ausgeflippt. Das heißt, ihr habt den Tauhid immer noch nicht richtig verstanden. Ihr habt noch immer noch nicht verstanden, dass das Wichtigste, worum es eigentlich geht, dass man den Tauhid richtig verstehen muss und ihn richtig umsetzen muss und dass das größte Schirr, die größte Übel, der Schirk ist. Du siehst Leute, die haben Nasabunjo, die haben, hängen sich irgendwelche Eier um den Hals, Muska, ja. Und dann siehst du die gleiche Person, siehst du aus Max rauskommen. Dann sagst du, oh, ich habe den gesehen, der war bei Max, der hat Alkohol getrunken. Ich habe den gesehen, der hat einen Tussi an der rechten Seite gehabt und so weiter. Subhanallah. Aber hast du jemals mit ihm darüber gesprochen, dass diese Nasabunjo oder dass diese Muska, dass das Schirk ist? Aber du redest mit ihm darüber, dass Zina haram ist. Natürlich, Zina ist haram und eine große Sünde, aber in erster Linie müssen wir anfangen, diese Leute zum richtigen Akida einzuladen. Weil das ist, was ist das? Das ist das Fundament, nach dem es nichts Wichtigeres gibt. Außer das natürlich. Danach kommen wichtige Sachen, aber das ist das Wichtigste, wozu man die Leute einlädt. Und sie bereinigen ihr Benehmen und perfektionieren ihr edles Benehmen. Das ist auch ganz wichtig. Wie ich gerade gesagt habe, du gehst nicht zu einem hin, egal was er für einen Munkar macht, und gibst ihn erstmal links, rechts ein und sagst, das ist Haram. Das ist kein Benehmen. Und so lädt man die Leute nicht zum Khair ein. Das wird eher dazu führen, dass der aus Trotz genau das noch mehr macht, was du ihm eigentlich angeraten hast. Wenn sie eine Person sehen mit schlechtem Benehmen, dann bereinigen sie das. Das ist auch eine, also Akida, Muamalat, wie man mit den Leuten umgeht, Achlak, wie man gutes Benehmen hat. Wenn Sie eine Person sehen, die sich unakzeptabel gegenüber einem anderen benimmt, dann korrigieren Sie das bei ihm. Die Umma braucht diese Leute in jedem Bereich, um sie zu verbessern. Und einer der Gründe, warum das Gute gebieten und das Schlechte verboten werden muss, ist, weil der Gläubige so viel Aufmerksamkeit zeigt, um das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Der muss sehr viel Aufmerksamkeit auf diese Sache Wert legen. Und das ist deswegen, weil der Mu'min das Gute für sich, für die Leute wünscht, genauso wie er sich, wie er es für sich selber wünscht. Also ich wünsche mir, dass ich den Tauhid verinnerliche und keinen Schirk mache. Ich wünsche mir, dass ich die Sunna verinnerliche und keine Bidda mache. Ich wünsche mir, dass ich den Ta'a, den Gehorsamkeit, die Gehorsamkeit gegenüber Allah und Ta'ala verinnerliche und keine Masiya mache. Warum soll ich das denn nicht für euch wünschen? Warum soll ich das denn nicht für jeden Muslim wünschen, der mir begegnet oder der mir nicht begegnet? Und wenn ich das dann nicht mache, weil der Prophet Muhammad hat gesagt, keiner von euch glaubt richtig, bis er für seinen Bruder nicht das wünscht, was er für sich selber auch wünscht. Und letztendlich wollen wir ja alle durch diese Gehorsamkeit, durch diesen Ta'a gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, wollen wir ja alle, das ist ja das Endziel, wollen wir alle in Jannah. Das ist ja unser Ziel. Deswegen sind wir ja hier auf diese Dunya und machen diese Taten, die wir machen. Ansonsten wären wir Munafikun. Und warum? In Jannah ist genug Platz. In Jannah ist genug Platz. Also da ist keine Begrenzung. Und warum soll ich denn nicht für meinen Bruder auch Jannah wünschen? Wünschen, aber da muss man auch was für tun. Und das, wenn ich einen Bruder sehe, der die Grenzen von Allah Ta'ala überschreitet, warum soll ich nicht zu dem hingehen und sagen, Achi, ich habe gehört, du hast gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist überall. Und dann rede ich mit ihm vernünftig und gebe ihm die Beweise dafür. Oder auch wenn das Taten zum Beispiel sind, zum Beispiel wenn er nicht betet, dass man mit ihm hingeht und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat befohlen, 5-mal am Tag zu beten. Und dann gibst du ihm die Hadith und die Ayah darüber, was für eine Belohnung das darstellt und so weiter. Und derjenige, der dies tut, macht es nicht, um eine Stellung unter den Leuten zu bekommen. Also wenn ich jetzt das Gute gebiete und das Schlechte verbiete, nur damit die Leute sagen, oh, mashallah, guter Bruder, der gebietet immer das Gute und verbietet immer das Schlechte. Das ist Riya. Dann habe ich meine Belohnung schon in dieser Welt bekommen. Dann kriege ich keine Belohnung mehr im Akhira. Sondern er macht es mit reiner Absicht. Das ist eine Bedingung für diese Sache. Das ist nicht nur eine Bedingung für diese Sache, sondern für jede Sache, für jede Ibadah. Er macht es nicht, um die Leute zu ärgern oder weil er auf sie hinabschaut. Oder er macht es auch nicht, weil er nach den Fehlern der Leute Ausschau hält. Deswegen machen wir das nicht. Oder sollte man es nicht machen. Vielmehr tut er es wegen der hohen Stellung, dass Allah es gegeben hat. Was gegeben hat? Diesen Befehl von das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Das ist eine sehr hohe Stellung, die Allah subhanahu wa ta'ala dieser Sache gegeben hat. Deswegen machen wir das. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dieser Sache eine so hohe Stellung gegeben hat. Dem Guten gebieten und dem Schlechten verbieten. Diejenigen, die nicht das Gute gebieten und nicht das Schlechte verbieten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie für die Leute etwas Schlechtes wünschen. Wenn ich sehe, dass einer etwas macht, und ich weiß hundertprozentig, dass Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat. Und ich bewege mich kein bisschen. Ich gehe weder auf den Bruder zu, noch gebe ich ihm etwas, um das zu ändern. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es mir egal, ob der in Jahannam landet oder in Jannah. Ist mir total egal. Hauptsache, es geht um mich. Es liegt mir nur daran, dass ich in Jannah komme. Aber warum möchte ich denn nicht, dass der Bruder, dem ich sehe, dass der eine offenkundige oder auch eine verborgene Sünde macht, aber ich habe davon Wissen bekommen, dass er diese Sünde gemacht hat, warum soll ich ihn denn nicht dazu einladen, damit er die genaue, entweder die gleiche Belohnung oder noch eine bessere Belohnung bekommt, damit er letztendlich auch von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird, um in Jannah zu kommen. Weil Gehorsamkeit ist doch das, dass wir, wenn wir gehorsam sind gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, damit wollen wir in Jannah kommen, ins Paradies kommen. Das bedeutet, dass sie für die Leute etwas Schlechtes wünschen oder dass sie es nicht haben können, dass jemand das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Also wenn wir das machen und einer sagt, ach, das gefällt mir überhaupt nicht, dass der mich jedes Mal darauf anspricht, dass ich das und das machen soll oder dass ich das und das nicht machen soll. Und dann sagen sie über diese Leute, oder einige sagen dann über die Leute, ach, die sind hastig, die sind übereifrig, die sind hart. Die gucken die ganze Zeit nur, was du machst und kommen auf dich zu und sagen, achi, takillah, und mach das nicht und mach dies. Das zeigt nur, dass sie ein Verständnisproblem haben über das gute Gebieten und das schlechte Verbieten. Was denjenigen angeht, der behauptet, dass er sich nicht um die anderen kümmern will und dass Allah schon über sie richten wird an Yawm al-Qiyamah, dann ist es in Wirklichkeit so, dass er für die Leute sich Schlechtes wünscht und nicht das Gute für sie liebt. Wenn man in der Verwandtschaft das mal gemacht hat, ich weiß nicht, der ein oder andere hat bestimmt auch die Erfahrung mal gemacht, wenn er dieses Emre bil Ma'ruf an Herrn Munkar gemacht hat, dass man dann gesagt hat, ja, das ist doch seine Sache. Warum kümmerst du dich denn darum? Was geht dich das denn an? Hat man also so, auf Türkisch sagt man, glaube ich, Sanane, was geht dich das denn an? Das geht mich insofern was an, weil ich für dich Gutes wünsche. Wenn du verstehen würdest, warum ich das mache, dann würdest du vielleicht anders reagieren. Wenn ich dich zum Gebet einlade, wenn ich dich zum Khair einlade, ob das jetzt Tauhid ist oder zum Gebet oder zum Fasten oder zum allgemeinen Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und du sagst mir, was geht dich das denn an? Dann hast du nicht verstanden, was meine Absicht ist. Oder zum Beispiel bei den Schwestern. Wenn zum Beispiel von uns entweder die Schwester oder die Frau oder die Mutter oder wie auch immer, ja, da ist eine, die gehen einkaufen zum Beispiel und dann sehen sie eine Schwester mit Gucci-Kopftuch und Leggings und Augenbrauen gezupft und Lippenstift und Nagellack und Piercing und hast du nicht gesehen. Und dann gehen die zu der Schwester hin und sagen, Assalamu alaikum Schwester, wie heißt du? Ich heiße Fatima. Fatima, darf ich dir ein Nasiha geben? Und dann fängt sie an, mit ihr zu reden. Also das sollten nicht die Brüder machen, weil das ist ein Trick von Shaitan, dass man dann sagt, geh doch mal zu der Schwester hin und gib ihr doch mal Nasiha. Dann sagt die, ja, kannst du mir eine Nasiha noch mal in der Eiskaffee geben? Ja. Was denjenigen angeht, der behauptet, ja, Allah verurteilte, und das ist hier deswegen nochmal, Allah verurteilte die Rabbis und die Mönche, weil sie nicht das Schlechte verboten und das Gute geboten haben, weil sie geschwiegen haben, wobei sie das Schlechte bezeugt haben. Warum verbieten ihnen die Leute des Herrn und die Gelehrten die sündhaften Worte und das Verschlingen von unrechtmäßigen Erworbenen? Für wahr, wie schlimm ist, was sie machen. Sura Al-Ma'idah in 63. Ayah. Und ich hatte ja gerade gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ihr nicht das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, wenn ihr damit aufhört, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch alle bestrafen. Und bevor das stattfindet, also der erste Grund ist natürlich, dass wir, warum machen wir Al-Amr bil Ma'ruf? Weil es ein Befehl ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen machen wir das. Mit Wissen, mit Weisheit. Zweitens, weil wir Gutes für diese Person wünschen. Und drittens, damit die Strafe nicht über uns alle herabkommt. Das sind mehrere Faktoren, warum wir das überhaupt alle machen. Und viertens, die Rabbis und die Mönche, die haben es damals nicht gemacht. Was ist passiert? Sie wurden von den Propheten verflucht, durch Allah. Verflucht. Von Daud al-Islam. Genau, das kommt nämlich jetzt. Deshalb haben sie es verdient, den Fluch Allahs auf sich zu bekommen. So, 5 hier. 578. Ganz kurz. Ja, hier ist es. 6. Verflucht. Es, ja, hier. Es berichtet Ibn Mas'ud, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der allererste Fehler, der unter den Juden gemacht wurde, war, dass einer von ihnen, als er einen anderen traf, begann zu sagen, fürchte Allah und unterlasse, was du tust, da es ungesetzlich ist. Als er den Fehlergehen jedoch am nächsten Tag traf und keine Verhaltensänderung festzustellen war, sagte er nichts mehr zu ihm. Und nichts hinderte ihn, mit ihm zu essen, zu trinken und in seiner Gesellschaft zu sitzen und einen auf Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. So also kehrte Allah die Herzen dieser ab, wegen ihres Beisammenseins mit anderen, mit schlechten Herzen. Er hat sie gegeneinander aufgebracht. Dann rezitierte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, verflucht wurden die Ungläubigen unter den Kindern Israels, durch die Zunge Dawuds und Isas, des Sohnes der Maria. Dies, warum? Dies, weil sie sich widersetzten und Gottes Gesetze immer wieder übertraten. Sie pflegten einander nicht vom unrechten Tun abzuhalten. Schlecht ist für wahr, was sie zu tun pflegten. Du siehst, wie viele von ihnen sich denen zuwenden, die ungläubig sind. Schlecht ist für wahr, was sie für sich selbst vorausgeschickt haben, sodass der Unwille Allahs über sie gekommen ist und sie in ihrer Strafe verweilen werden. Wenn sie nur an Allah und an den Propheten und an das geglaubt hätten, was ihnen offenbart worden ist, dann hätten sie sie nicht zu Freunden genommen. Doch viele von ihnen sind sündig. Also hier sind auch wieder viele Sachen drin, wie zum Beispiel, weil sie nicht das Schlechte verboten, das Gute geboten haben. Das ist schlecht. Und der Unwille Allahs ist über sie deswegen gekommen. Und die Strafe. Und das zeugt davon, dass sie nicht richtig an Allah und an den Propheten geglaubt haben. Und der Grund dafür war auch, dass obwohl diese Leute weiter diese Schlechtigkeiten gemacht haben, haben sie sich trotzdem zu Freunden genommen und haben mit ihnen abgehangen, haben gegessen, haben getrunken. Und das ist nicht, das ist in Islam, ist das nicht erlaubt. Und da fällt mir eine von Ibrahim a.s. ein, wo Ibrahim a.s. zu seinem Vater, zu seinem eigenen Vater gesagt hat, Inna bura'a'um minkum. Ich sage mich los von dir und von dem, was du anstattdessen Allahs anbetest. Was hat er jetzt gemacht? Hat er sich erst von der Tat abgewendet oder von dem, der es macht? Von dem, der es macht. Er hat sich von seinem Vater, Inna bura'a'um. Ich sage mich los von dir, oh mein Vater. Warum? Weil er hat diese Tat vollzogen, diese Schirk-Tat. Und dann sage ich mich los von der Tat, von dem Schirk, was du gemacht hast. Das ist, Ibrahim a.s. war ein Prophet. Der hat sich von seinem eigenen Vater losgesagt, weil er Schirk gemacht hat. Weil sie das Schlechte nicht verboten haben. Und jetzt hat der Hadith war, glaube ich, ja, das war der, den ich gesagt habe. Leute von Bani Israel waren das. Und hier sehen wir ganz klar eine Eigenschaft von den Bani Israel. Sie kommen und verbieten das Schlechte. Am zweiten Tag kommen sie und verbieten das Schlechte. Nach dem dritten Tag aber hören sie auf, das Schlechte zu verbieten. Weil sie es lieben, mit diesen Leuten zusammen zu sein. Deswegen hat Allah ihre Herzen auseinandergespalten und sie gegeneinander aufgebracht. Und Allah hat über die Zungen der Propheten sie informiert, dass sie Allah deswegen verflucht hat. Nur deswegen, weil sie aufgehört haben, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Wir müssen daraus eine Lehre ziehen, dass das Schlechte verbieten nicht nur für einen Tag ist. Ich habe ihnen das Schlechte verboten und deswegen ist die Sache damit erledigt. Vielmehr sollten wir jedes Mal, wenn wir es bezeugen, dass sie es machen, es verbieten. Dies ist nicht begrenzt für ein oder zwei Tage, vielmehr ist es eine fortwährende Angelegenheit. Immer und immer wieder. Nuh a.s. Wie lange hat er die Leute eingeladen zum Tawhid? 1000 minus 50. Subhanallah. Und wie viele Leute sind ihm gefolgt? 8. Und ist seine eigene Frau ihm gefolgt? Nein. Sein eigener Sohn? Nein. Hat ihn trotzdem nicht davon abgehalten, dass er gesagt hat, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Es sind 950 Jahre. Und dann, was kam dann? Dann kam die Welle. Nicht so eine kleine wie in Japan. Eine viel größere. Außerdem ist die Sache eine Eigenschaft, also diese Sache, dass das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, ist eine Eigenschaft von dem Rudaba, von den Fremden. Von den wahren Fremden. Nicht nur von denen, die davon singen. Der Prophet wurde nach den Rudaba gefragt und er sagte, sie sind diejenigen, die die Leute berichtigen. Sie sind diejenigen, die die Angelegenheiten berichtigen. Das sind diejenigen. Sie sind nicht ruhig, wenn sie etwas sehen und es im Widerspruch zum Islam ist. Sie reden mit Wissen in einem Moment, der nützlich ist, mit Weisheit. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir wollen das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, aber wir müssen immer daran denken, der Nutzen, den wir davon haben wollen, ist ja, dass diese Person entweder damit aufhört mit der schlechten Tat oder mit der guten Tat anfängt, also mit der guten Tat anfängt. Und deswegen müssen wir uns immer auf die Person einstellen. Ja, wenn ich jetzt Mohammed zum Beispiel hier mit einem goldenen Ring sehe, ja, dann gehe ich nicht erst zu ihm und sage, ach, Kefa Haluk, wie bist du gut? Dann gehe ich zu ihm hin, ziehe den Ring raus und dann ist die Sache damit erledigt. Weil er ist eine andere Person. Wenn ich aber einen Bruder, der neu in Islam ist, und er kommt hier an mit einem goldenen Ring an seinen Finger, dann gehe ich nicht zu ihm hin. Ich weiß, wie der wieder heißt und wie er drauf ist, ob er überhaupt betet, was für ein Iman er hat. Dann gehe ich zu ihm hin, rede ich erstmal mit ihm, lerne ihn kennen und dann versuche ich ihn mit Hikma und mit Masira, mit Hikma, mit Wissen und mit Weisheit, ihn davon zu überzeugen, dass das eine schlechte Sache ist und dass er davon ablässt. Das heißt, wir müssen uns immer individuell auf diese Person einstellen und versuchen, das Bestmögliche daraus zu holen. Sie verbieten das Schlechte, ganz besonders dann, wenn es immer schlimmer wird. Und es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten ist nicht Fardu Ain, ist nicht Fard für jedermann, wie zum Beispiel das Gebet oder die Zakat. Nicht jeder kann das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Weil derjenige, der dies macht, bestimmte Eigenschaften vorweisen muss. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Erstens, Wissen. Er muss wissen, was Haram, was Halal ist. Er muss wissen, was Tawhid, was Schirk ist. Er muss wissen, was Sunna, was Bid'ah ist. Er muss wissen, was Masiyah, was Sünde und was Ta'a, was Gehorsamkeit ist. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man sich seine eigenen Sachen zusammenspinnt im Kopf, obwohl man nicht weiß, was wirklich richtig und was wirklich falsch ist, dann kommt ein größerer Schaden daraus als der Nutzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja auch im Koran, sagt nicht über Allah etwas ohne Wissen. Und das sagt er direkt, nachdem er darüber informiert und gesellt Allah subhanahu wa ta'ala nichts bei. Das ist gleichwertig. Über Allahs Religion etwas zu sagen, ohne Wissen, das ist eine sehr gefährliche Sache. Und zweitens, Rifq. Rifq bedeutet, dass man etwas mit Güte macht. Weil wie gesagt, wir wollen ja ein schönes, ein gutes Ergebnis. Und die dritte Sache ist auch sehr, sehr wichtig. Standhaft sein gegenüber dem Schaden, der daraus resultiert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, der Grund, warum wir diesen Verein gegründet haben, war kein anderer, und Allah ist unser Zeuge, dass wir in deutscher Sprache etwas anbieten wollten, wie der Islam richtig verstanden wird, nämlich mit Koran und Sunna und ganz wichtig mit dem Verständnis des Salafus Salih. Und warum machen wir das? Weil wir davon überzeugt sind und weil wir die Beweise auf unserer Seite haben, dass dies der einzige Weg ist, der einzig richtige und der einzige Weg, der von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert wird, der direkt in Jannah führt. Der Weg. Ich sage nicht, dass wir in Jannah sind. Der Weg ist der einzig richtige. Ich sage nicht, dass ich der einzig richtige bin oder dass dieser Verein der einzig richtige ist, sondern nur der Weg. Wenn es andere draußen gibt, die diesen gleichen Weg gehen, dann sind die auch auf den richtigen Weg. Es muss nicht jeder hier hinkommen, um auf den richtigen Weg zu sein. Und wenn diejenigen, die jetzt gegen uns anfangen, Lügen und Verleumdungen in die Welt zu setzen, um andere davon abzuhalten, hier hinzukommen, dann frage ich mich, wozu laden die denn ein? Wenn die doch auch zu Koran und Sunna und zu dem Verständnis des Salafus Salih einladen, warum können wir nicht gemeinsam dazu aufrufen? Aber Fakt ist, dass es wohl mehr danach aussieht, dass sie wohl zu etwas anderem aufrufen, weil sonst würden sie ja nicht gegen uns solche Lügen und Verleumdungen in die Welt setzen. Und deswegen müssen wir standhaft sein. Wir müssen Sabr zeigen. Sabr heißt nicht nur Geduld, sondern Sabr heißt auch, dass wir standhaft auf diesem Weg bleiben und immer weitermachen. Weil das, wie gesagt, eine Eigenschaft ist von den Fremden. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Wenn noch einer was hinzufügen möchte oder was fragen möchte zu diesem Thema, dann können wir das gerne jetzt besprechen. Masia, Sünde. Sünde, Übertretung. Issen. Issen, Sünde, Achim. Kabir ist groß. Ich wollte Achim schon was zufügen. Bitte, bitte. Assalamu alaikum. Erstmal danke für den Bruder für den schönen Vortrag, auch sehr wichtig. Auch natürlich gehört vom Sunna und Salaf. Was ich sagen wollte, was ich wichtig fand, ist natürlich mit dem Wissen und auch mit der Güte, weil ich glaube, Imam Shafi, rahimahullah, ich will mich da jetzt aber nicht festlegen, war das, der gesagt hat, ist eins der größten Verrat oder was man an einem Bruder antun kann, wenn man zum Beispiel zu ihm hingeht und jetzt vor Leuten sagt und dann, ey, Abu Amina, was du letzte Woche gemacht hast, war voll schlecht. Und weil jeder von uns hat Stolz. Mhm. Die Menschen sind so. Wenn ich, ein, wie der Bruder gesagt hat, das ist ganz wichtig, wenn ihr was Gutes erreichen wollt bei jemandem, das gilt natürlich auch für mich, am besten immer unter vier Augen oder im Geheim oder auch der richtige Zeitpunkt, die richtigen Wörter, weil jeder Mensch ist auch anders. Der eine ist schneller verletzlich als der andere. Zum Beispiel habe ich auch den Brüdern gesagt, sage ich auch hier, wenn ihr was bei mir seht, könnt ihr direkt sagen. Ich sage das aber jetzt auch, könnt ihr machen. Aber vielleicht gibt es eine Person, wo ihr das dann macht und dann sagt er sich, boah, voll jetzt Antipathie gegen den, der muss mir gar nicht mehr ankommen. Vielleicht ist dann wirklich so bei dem so ein Bruch. Deswegen muss man immer gucken, was das für eine Person. Zum Beispiel wir drei haben heute was erlebt, das war nicht so im Geheimen, wir wurden direkt attackiert. Und das war halt nicht so gut und auch nicht so schön, das war auch dann laut und so. Ja, war nicht so toll, aber... Ja, das ist, gehört nicht halt auch von Sunna, gehört das nicht. Mhm. Und diese Nasiha, wenn ich hier jetzt irgendeinem Bruder sage, ach, ich möchte ein Nasiha geben, schon kein Nasiha mehr, weil Nasiha ist nur unter vier Augen. Ja. Das ist ein Nasiha. Wenn ich Nasiha in der Öffentlichkeit mache, ist schon gar kein Nasiha mehr, sondern es ist eine... Verrat? Verrat. Es ist ein Verrat. Es ist ein Verrat. Und vor allen Dingen, als Beispiel jetzt, wir sind bei Verwandten und die Esan-Uhr, wenn sie eine haben, macht Esan und du stehst auf und machst Abdis, ja, und da bleiben dann 5 Leute sitzen. Du gehst jetzt nicht hin und sagst, was ist mit euch los? Warum steht ihr denn nicht auf? Ist doch Gebet. Wie könnt ihr sitzen bleiben? Da werden die sagen, du bist zappig, du bist verrückt. So geht das nicht, sondern du betest und danach kommst du zurück und dann sagst du, Achi, warum bist du nicht aufgestanden gerade? Wir haben doch gebetet. Ja, Achi, ich kann nicht, ich habe ein Problem. Ja, dann können wir doch darüber reden. Aber wie gesagt, das muss immer, wie der Bruder schon gesagt hat, auch die richtige Situation sein. Ja. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ist auch wichtig, wer mit der Person redet. Es muss auch eine Person sein, dass die ihn respektiert. Zum Beispiel, ich habe es auch erlebt bei älteren Leuten, zum Beispiel, ich war in Jahiliya vielleicht nicht gut, so Sachen. Also ich habe auch, wie jeder Junge, ich auch gemacht, schlechte also, Sachen gemacht, Sünden gemacht hat, ne? Mhm. War nicht halt eine gute Person in Jahiliya. Als Allah mir Hidayah gegeben hat, ne? Habe ich dann natürlich versucht, mit diesen älteren Leuten das hier zu machen. Und die haben gesagt, du warst früher so und jetzt willst du mir das hier machen? Also ist natürlich ist da auch eine wichtige Person, also eine Person, die von der er auch respektiert und die den anderen das hier macht. Aber versuchen kann man es trotzdem. Ja, versuchen kann man es trotzdem. Also ich meine, ich habe auch heute mit dem Bruder gesprochen in der Moschee, wo wir heute gebetet haben. Da haben wir auch öfters mit dem Imam dort gesprochen. Aber wenn die dann sagen, wir lassen uns vom Alman nichts sagen oder kommen wir nicht mit einem Kleid an und so weiter, das ist dann, ich habe aber meine Pflicht getan, dass es darum geht, dass ich mit ruhigem Gewissen vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen kann und sagen kann, ich habe es versucht, ich habe es gemacht. Wenn die dann irgendwelche Argumente hervorbringen und sagen, wir nehmen das nicht an, weil, und dann unislamische Gründe vorweisen und Maßstäbe ansetzen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, ob die das annehmen oder nicht, weil, nur ganz kurz, damit man das auch versteht, als Abu Huraira die Vorratskammer bewacht hat und ein Mann kam und das geklaut hat und er hat ihn geschnappt und hat gesagt, ich bringe dich zu dem Propheten. Und er hat gesagt, nein, bitte lass mich gehen. Und dann beim zweiten Mal nochmal, beim dritten Mal nochmal, um das ein bisschen kürzer zu machen. Und beim dritten Mal hat er ihm dann gesagt, ich bringe dir etwas bei, dass, wenn du es nachts rezitierst, Shaitan keine Möglichkeit hat, zu dir zu kommen. Und es war Ayatul Kursi. Was hat Abu Huraira gemacht? Hat er es sofort in die Tat umgesetzt? Ja? Er hat nachgefragt, und zwar wen? Den Wissendsten zu dieser Zeit, nämlich das war der Prophet. Und als der Prophet ihm das bestätigt hat, dass das die Wahrheit ist, hat er ihm sogar gesagt, wer diese Person war, der ihm das gesagt hat. Er hat gesagt, derjenige, der dir das gesagt hat, ist der größte Lügner, aber diesmal hat er die Wahrheit gesprochen und es ist Shaitan. Es war Shaitan, der ihm das gesagt hat. So, und jetzt frage ich euch, wenn wir sogar von Shaitan die Wahrheit annehmen müssen, wenn er mit etwas kommt, was im Einklang mit dem Islam ist, und es kommt ein Muslim, der deutsch ist, es tut mir leid, und dir etwas gibt, was Allah und sein Prophet gesagt haben, wie kannst du dann sagen, ich nehme das von dir nicht an, obwohl es Bestand von Islam, Koran und Sunna ist, mit dem Argument, aber du bist doch Allmann. Oder deine Haut ist mir zu schwarz, ich nehme von dir nichts an. Wir nehmen nur von Hellhäutigen an. Das ist kein Argument. Das ist kein Argument. Oder zum Beispiel, kannst du Arabisch? Wie viel Koran kannst du auswendig? Kannst du Koran auswendig? Nein, kann ich nicht. Ach, dann kann ich von dir nichts annehmen. Wo ist der Beweis dafür, dass man erst dann etwas annimmt? Wo die Sahaba eine Dingesrunde hatten, eine Beraterrunde. Eine Shura. Und sie über eine Eier sich unterhalten haben, was der Offenbarungsgrund ist und warum diese Eier hinabgetan worden ist. Wer hat ihnen erklärt, was diese Erklärung ist? Der Jüngste. Die haben alle gesagt, was bringst du diesen Jungen hier bei uns in der Schule? Dann hat er, warte mal, lass ihn mal reden. Und der hat dann etwas gesagt, was die Wahrheit war. Er hat ihnen erklärt, was diese Eier bedeutet, nämlich, dass der Prophet bald sterben wird. Was wolltest du sagen, Bruder? Ja, also das Wichtigste ist, damit auch viele das begreifen. So ist es. Also, aber das Wichtigste ist, was du auch gesagt hast, Bruder, wissen. Man sollte seine Zunge hüten. Ja, das ist das A und O, liebe Brüder, ehrlich. Nicht einfach reden, wo du nicht weißt, was du da gerade sagst. So ist es. Wenn du Wissen hast, genau. Wenn du weißt, was du sagst. Und wenn du Beweise hast, rede, Bruder. Ja. Mashallah, Alhamdulillah. Ja. Aber wenn du keine Beweise hast und du einfach... Und du weißt nicht, was du da sagst, das ist dann ganz, ganz gefährlich. Ja. Also müssen wir unsere Zunge hüten, liebe Bruder, ehrlich. Ja. Also wenn einer da kann, lieber zu, und ich höre dir gerne zu. Das ist auch das Wissen und ja, du bist Weise hast, Bruder, ja. Das keine Rolle. Das, darauf wollte ich ganz kurz eingehen, weil das auch oft, was ich bei mir selber auch sehe, wo der Ikhlas einfach fehlt. Ja. Manchmal, subhanallah, Shaitan kommt und einen auf, ja, ich will reden so. Auch wenn das Familie ist. Aber wann oder wer ist von uns nachts aufgestanden, hat Dua gemacht, leitet meine Mutter recht. So ist es. Leite den recht. Wer hat das gemacht, was der Prophet zusammen gesagt hat? Beschenke deinen Bruder oder auch die Schwester, in dem Fall Mutter oder so. Herzen. Ja, jeder genau. Von uns, wer was schenkt, mag das. Sofort weich, Achi. Sofort. Achlag. Wie sind die Leute, wie haben die von den Sahaba Islam angenommen? Mit Reden oder durch Achlag? Durch Achlag. Achlag auch, ja. Am meisten durch Achlag. Ja. Die haben nicht betrogen bei der Waage und. Ja. Wer hat Dua nachts gemacht? Wer hat beschenkt seine Mutter oder hier Mama, ich hab dir was Geschenk gekauft? Jeden zweiten, dritten. Kleinigkeit, die freuen sich trotzdem. Der denkt an mich. Was hat mein Sohn so gemacht? Früher war der so voll, der hier Sapuk, jetzt ist der weich zu mir. Was hat ihn so gemacht? Der Islam. Ja. Aber wenn du kommst, Mama, guck mal, warum? Irgendwann, bitte so. Ja. Das ist zu viel. Das stimmt. Deswegen muss man immer die Wege, wie ich gerade gesagt habe, individuell, also spezifisch auf diese Person eingehen, ob das Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Neffe, Onkel, Freund, wie auch immer ist. Ne? Ich weiß zum Beispiel, der Mama, der mag so sehr orientalische Chips. Dann bringe ich eine orientalische Chips-Tüte mit XXL, dann habe ich ihn in der Hand, dann kann ich sagen, was ich will. Ja, so läuft das. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khairan.